Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 758, gute Woche für Honor. Ja, viel News über Honor diese Woche, unglaublich. Und ich glaube, die können sich glücklich schätzen momentan, ja, oder auch nicht, denn auch ein bisschen Ungemach macht sich da breit an der Spitze von Honor, aber da komme ich gleich noch dazu. Zunächst mal gibt es ein neues Intro und Outro. Das erste Mal seit Bestehen des Uncasts. Das war immer die quasi die Melodie, die von Anfang an da war. Aber jetzt wird es Zeit, eben das zu ersetzen. Denn ursprünglich gab es ja auch mal auf YouTube deswegen Probleme, obwohl ich die Erlaubnis vom Autor habe, diese Musik zu verwenden, aber die automatischen Systeme hauen halt immer und immer wieder zu. Das bedauert er, aber was soll man machen? Jedenfalls das hier dann auch der Anlass, mal eine neue Musik zu nehmen, auch wenn es ungewohnt ist am Anfang. Nach 758 Folgen. Ja, ich möchte am Anfang gleich mal die Community ansprechen, und zwar auf mastodon.afrika hat der Schule, ich habe sonst keinen anderen Name, und er hat was Interessantes geschrieben, ja. Ich habe ja schon angekündigt in der Community, dass es, wie ihr gehört habt, einen neuen Intro-Sound gibt, einen neuen Outro-Sound, da hat er auch daraufhin gefragt, ob in dem Zusammenhang es möglich wäre oder wie aufwendig es ist, Kapitelmarken zu setzen. Ich finde es ganz interessant. Ich hatte auch mal übrigens ganz am Anfang, war das beim Uncast überhaupt? Nein, ich glaube, das war nur bei der Rios Wochensicht mal. Da hatte ich auch mal mit Artikelmarken gemacht. Das habe ich dann verworfen, weil es unglaublich viel Arbeit ist. Und es ist wirklich sehr, sehr viel. Also ich muss fast mehr Zeit, also auf jeden Fall mehr Zeit verbringen als für die Aufnahme damit, mit diesen Kapitelmarken und so weiter. Interessante Sache. Ich lese mal noch das Stück weiter vor, weil das fand ich auch witzig. Nicht jeder hat dieselben Anwendungsfälle für die Themen. Ich zum Beispiel habe keine PlayStation, in Klammer, ja, ich weiß, das ist Frevel, dafür aber das Steam Deck. Ja, also zunächst mal, du hast keine PlayStation, oh, okay, ja, ist gut, du hast Gotteslästerung begangen, aber es sei dir verziehen. Steam Deck reißt dich wieder raus, ja, ist genial, also super, aber ja, das Problem ist halt wirklich, ich kann es schlecht machen mit diesen Kapitelmarken, ja. Die Sache ist auch, Schule hat da noch weiter geantwortet, auf meine Antwort wiederum, wegen YouTube, weil ich gesagt habe, dass man dort auch per Kommentare, also jeder kann per Kommentare dort selbst quasi die Marken setzen. Aber das ist für ihn jetzt nicht interessant, denn, Zitat wieder, sei mir nicht böse, aber auf YouTube werde ich keine Podcasts hören, nenn mich alt, aber Podcasts gehören in einen Podcast-Player, in Klammer RSS. Ich verstehe deinen Ansatz mit YouTube, die Community zu vergrößern, aber ich höre da keine Podcasts. Gut, auch das ist natürlich eine Sache, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt in der Rios Wochensicht, ein richtiger Podcast wird mit RSS-Feed gemacht, und da braucht man noch nicht mal einen Podcast-Player, Podcatcher, sondern das kann man dann auch ganz normal manuell im Prinzip, ja, nutzen. Also RSS ist Pflicht für einen Podcast, meiner Meinung nach. Fakt ist aber, dass heutzutage sehr viele Podcasts existieren, die gar keinen RSS-Feed mehr haben. Und das hat natürlich einen Grund. Je mehr Leute eben casual-mäßig Podcasts hören wollen, desto mehr muss man eben auch auf andere Plattformen achten. Ich hab's vermieden, über Spotify, über Amazon und so weiter, da habe ich es immer vermieden. Jetzt konnte ich mich irgendwie nicht mehr wehren dagegen, dass es eben auch über YouTube und da übrigens deswegen auch auf YouTube Music unter der Podcast Emblem eben vorhanden ist, ja. Und ich kann es natürlich verstehen, aber ich verstehe auch, dass es viele Leute gibt, die eben das über YouTube hören. Die wissen nicht, was ein Podcast-Player ist. Die wissen nicht, wie sie sich das installieren sollen oder haben keine Lust darauf. Ja, ich sag ja nur mal Messenger, ja, wo die Leute noch nicht mal einen Messenger installieren wollen, damit sie mit jemand anderem reden können, chatten können. Nein, dann erwarten sie, dass eben derjenige auch den Messenger installiert, ja, Frechheit eigentlich. Und auf der anderen Seite genau dasselbe erwarte ich dann natürlich auch, ja, wer kein Line oder Signal hat, der kann mit mir nicht kommunizieren. So einfach ist das. Ich werde kein WhatsApp installieren und selbst wenn es die Regierung fordert, ja, dann werde ich mich trotzdem weigern. Also da habe ich so eine Hemmschwelle. Kann ich verstehen, dass eben manche Leute das nicht haben wollen und manche wollen eben auch keinen Podcatcher haben. Ja. Ich sehe das auch ganz locker, ehrlich gesagt. Das ist ja ein Zusatz, das ist jetzt nicht exklusiv YouTube, sondern das ist eben ein Zusatz zum RSS-Feed und das ist ja dann okay. Ja, aber interessante Sache, was eben hier angesprochen wird. Außerdem zu dem Thema Kapitelmarken nochmal, da hat sich dann auch über Mastodon Ultraschall gemeldet. Ja, das ist eine Software, ja, und die haben einen eigenen Account hier bei Mastodon und die haben da eingeworfen oder jemand eben von Ultraschall hat da eben eingeworfen, dass es geht mit diesen Artikelmarken nochmal, ne, und dass das den Aufwand erheblich reduziert. Während der Sendung kann man dort dann eben Text, URLs und Bilder nutzen. Also ich werde mir die Software nochmal ganz genau angucken nächste Woche. Ja. Der erste Blick auf der Seite ohne Installation habe ich jetzt schon mal angeguckt. Mal sehen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie das wirklich das grundsätzliche Problem von den Artikelmarken lösen soll. Erstens muss ich die Artikelmarken eben setzen zur entsprechenden Stelle. Das heißt, entweder pausiere ich dann nach jedem Kapitel sozusagen die Sendung und füge das ein, oder ich muss es eben doch nachträglich noch einfügen und dann quasi den Podcast nochmal hören. Beim 1 Stunden, 1,5 Stunden ist es 1,5 Stunden, was ich da eben hören muss, wenn ich die richtigen Stellen finden muss. Denn ich habe halt übergehende Themen. Manchmal kann ich die noch nicht mal so richtig auseinanderpflücken, ja. Da geht das eine in das andere über, ja. Und wenn ich ganz lustig bin und gut gelaunt, dann springe ich auch hin und wieder mal zwischen den Themen hin und her. Also, ja, das ist halt, wisst ihr, das ist ein Stück, da ist so ein bisschen Live-Charakter mit dabei. Deswegen probiere ich alles in einem Stück, in einem Rutsch zu machen. Ja, das habt ihr bestimmt schon mitgekriegt. Manchmal sind Schnitte drin, aber das ist extrem selten. Wenn ich ganz großen Bockmist mache und sehe, okay, also jetzt kann ich, da muss ich eingreifen, das kann ich so nicht stehen lassen, ja. Und dann mache ich erstmal einen Schnitt, aber ansonsten hat es Live-Charakter. Und ich finde, es ist auch für die Dynamik von der Sendung auch ziemlich identisch. Und bei mir ist es eben auch eine Podcast-Sendung. Ja. Ich habe das früher ja auch live quasi gemacht, mit dem Mo zusammen, wer sich noch erinnern kann. Ja. Live also auch auf YouTube dann mitgestreamt und sozusagen, und die Mitschnitte waren quasi immer die Live-Mitschnitte, und das habe ich eigentlich so jetzt beibehalten, auch wenn ich keinen Livestream mehr mache, aber ich will das einfach so dynamisch wie möglich eben machen. Das heißt, ich muss dann im Prinzip nachträglich das alles machen und das kostet dann eben entsprechend viel Zeit. Aber ich werde mir es nochmal angucken, ja. Ultraschall, mal sehen, was das ist. Würde mich auch nicht stören, dass das auf einer nicht freien Sache passiert, nämlich Reaper. Aber wisst ihr, die 54 Euro einmalig würde ich jetzt noch investieren, ja, kein Problem. Das muss dann schon perfekt sein. Wisst ihr, jetzt habe ich momentan Tenacity nutze ich hier. Das ist ein Audacity-Clone und das funktioniert alles relativ gut. Und da muss das schon wirklich massive Vorteile geben, damit ich da dann eben auch Geld investiere und zusätzlich dann mich noch an ein neues System gewöhnen muss. Das ist also dann schon wichtig, dass das dann auch was bringt. Und als nächstes die Kapitelmarken. Ehrlich gesagt, nicht viele Podcatcher kommen mit diesen Artikelmarken hier, Kapitelmarken, Entschuldigung, zurecht überhaupt. Ja. Früher war das sogar nur bei MP4-Dateien möglich. Jetzt geht es offenbar auch hier mit MP3, so konnte ich das jetzt lesen aus der Beschreibung bei Ultraschall. Ja. Podcatcher, die Kapitelmarken verarbeiten können, sind nicht die Regel, wenn ich das richtig sehe. Und das hat ja auch oftmals einen Grund, dass man eben Podcasts auch einfach so hört, ja, im Hintergrund, und da hat man keine Lust, da dann entsprechend rumzuswitchen und so weiter. Also das ist oft so, dass es dann eben auch läuft. Okay, also ich werde das nicht abschmettern jetzt, ja, sondern ich werde mir das erstmal angucken, und wenn es mit Ultraschall wirklich geht, einer Zeitreduktion, dann werde ich das auch wirklich machen, aber, weil generell finde ich es eine gute Idee, aber ich weiß noch nicht genau, wenn ich da, wie gesagt, jetzt für beide Podcasts ja 2-3 Stunden Arbeit zusätzlich investieren muss, dann ist das nicht rentabel für die, sage ich mal ganz knallhart, die wenigen Leute, die eben auch Podcatcher haben, die mit Kapitelmarken anfangen können und dann auch die Kapitelmarken nutzen. Ja, nutzt ihr Kapitelmarken? Würdet ihr das gerne haben? Dann schreibt doch mal in die Mastodon-Community oder in die YouTube-Community, was ihr dabei denkt. Und übrigens, wenn ihr anderen einen Gefallen tun könnt, zumindest bei YouTube, könnt ihr dann in einem Kommentar quasi selbst die Artikelmarken, die Kapitelmarken setzen, indem ihr einfach die Zeit eingibt im Format Stunden, Doppelpunkt Minuten, Doppelpunkt Sekunden und dann den Text, und dann wird hier eine Marke gesetzt und dann können die anderen gerade draufklicken und können da was hören dann. Aber wie gesagt, eigentlich bin ich mehr dafür, dass man das eben so in einem Rutsch dynamischer hört, und dann macht auch manches vielleicht mehr Sinn. So, jetzt 12 Minuten in eigener Sache, Community, sorry, dass das so anfängt, aber das musste gesagt werden, ja. Und ich freue mich auch immer wieder, dass es so Feedback gibt, denn ich weiß von alleine nicht genau, was ihr wollt, was ihr gerne hättet, ja, und keine falsche Scheu, wenn ihr was gerne hättet, sagt es mir. Wenn ihr sagt, okay, das würde ich gerne anders haben wollen, schreibt's mal rein in die Communities, Mastodon oder YouTube. Ich kann nicht versprechen, dass ich alles umsetzen werde. Das ist immer ein Abwägen, ganz klar, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, was ihr denn wollt überhaupt. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter und komme zu Honor. Ja, Honor hat nämlich tatsächlich einige neue Geräte vorgestellt, unter anderem ein richtiges, gutes Gerät, also technisch gesehen, ja, das Magic 7 Pro ist jetzt für europäische Märkte angekündigt worden. Preis habe ich leider nur im Pfund vorliegen. Ja, es gehört ja noch zu Europa, ne? Tja, ne? Also 1099 Pfund soll das sein. Ja, ich wage da gar keine Konvertierung zu machen jetzt in Euro, aber es wird teuer werden. Das steht auf jeden Fall fest. Und Ist auch klar, denn das Ganze kommt mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Chip und 16 GB RAM mit 5270 mAh Akku, 100 Watt Wired Charging, 80 Watt Wireless Charging. Übrigens für Wireless ist 80 Watt ziemlich viel, nicht schlecht. 6,8 Zoll AMOLED Screen mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 1280 x 2800 Bildpunkte Auflösung und 5000 Nits Brightness. Auch die Kameras haben es in sich, 50 Megapixel Hauptkamera und eine Hochauflösung 200 Megapixel Periskop Telefotolinse und eine 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera ist ebenfalls integriert. Ermöglicht Videorecording auch mit 4K Auflösung bis 60 Frames pro Sekunde. Die Frontfacing Kamera ist auch 50 Megapixel, da kann man dann ordentlich Selfies machen. Und auch hier 4K mit 60 Frames pro Sekunde. Nicht schlecht, muss man sagen. Ganze IP69 Staub- und wassergeschützt. Und damit ist in Luna Gray und Shadow Black, nennt sich das Ganze, doch ein interessantes Gerät von Honor auf den Markt gekommen, das aber nicht gerade billig ist. Nicht gerade billig ist so auch eine Sache, gerade bei Honor offenbar, ja. Das absolute Top-Gerät, the top of the line, perfect, ja, Aushängeschild von Honor ist das Honor Magic 7 RSR Porsche Design. Auch letztes Jahr war ja schon hier übrigens bei mir die Frage, kaufe ich mir ein Honor Magic 6 RSR Porsche Design oder das Sony Xperia 1 Mark 6? Damals ist die Entscheidung auf das Sony Xperia 1 Mark 6 gefallen. Aber wenn man dieses momentan sieht, ja, was das wieder vorlegt an technischen Daten, so ist das sehr, sehr interessant. Aber es ist halt immer auch eine Überlegung her vom Preis. Denn nicht nur in den technischen Daten ist das Honor Magic 7 RSR Porsche Design das absolute Top-Gerät bei Honor, sondern auch vom Preis her. Eieiei. Es gibt zwar noch teurere, nämlich die die Folding Phones, aber ja, das kann man gleich wieder vergessen, ja, denn ihr wisst ja, ne, also die sitzt man in eine ganz andere Vergleichsliga rein. Bei mir sind es die teuren Geräte, die man schneller kaputt machen kann als alles andere, ja, also aber trotzdem, ich bleibe bei den normalen und dort ist eben bei Honor dieses Gerät absolut top. Gut, 200 Megapixel, dreifach Periskop Zoom-Kamera ist da integriert. Ein 1200 Punkt LiDAR-Sensor, ja, um die Videostabilisierung zu verbessern. Dann gibt es eine 50 Megapixel Hauptkamera und dann 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, also so ähnlich wie bei diesem Honor 7 Pro, aber eben hier mit dem erstmal Porsche Design und dann eben auch den 6,8 Zoll LTPO OLED Screen. Ich gehe mal davon aus, dass das auch identisch ist, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Benutzt dieses Nano Crystal Shield Protection von Honor. Ja, ich habe ja schon gesagt, mal endlich eine Konkurrenz zu diesen Corning Gorilla Glass. Und hier auch der Snapdragon 8 Elite Chipsatz drin mit bis zu 24 GB RAM und 1 TB Storage. So macht das natürlich Spaß. Klar, mit Android 15 wird es ausgeliefert am Anfang. Das Gerät hat einen 5850 mAh Akku, ebenfalls 100 Watt Wired Charging, 80 Watt Wireless Charging. Beginnen tun da die Preise erst bei 1799 Euro. Am 21. Februar gibt es das Gerät für die Version mit 16 GB RAM und 512 GB Storage. Das ist die Grundausstattung, kleinere Versionen gibt es da nicht, nur noch größere Versionen. Und da kann man dann schon erkennen, dass das Ganze nicht gerade billig ist und nicht gerade für den Massenmarkt, sag ich mal, gedacht ist. Da hat man schon ein exklusives Gerät. Klar, die Porsche Edition war das schon immer. Ja. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was ist da anders gegenüber dem Pro? Also vom alten Modell her waren da doch schon einige Unterschiede, ja, gegenüber diesem vergleichbaren Pro-Modell dann. Und auch hier sind so ein paar Kleinigkeiten eben verschieden. Natürlich nicht alles, weil das passiert ja schon auf dem gleichen Gerät sozusagen. Das ist eine verbesserte Version, wenn man so will, von diesem Honor 7 Pro. Ja, und ja, so muss man das eben auch sehen. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken hier. Also grundsätzlich von der RAM-Ausstattung, vom Hauptspeicher her, fängt es dort an, wo es beim Pro Magic 7 Pro aufhört. Nämlich, wie gesagt, 16 GB RAM als Minimalausstattung. 12 GB ist die Minimalausstattung eben beim Magic 7 Pro. Ja, die anderen technischen Daten dann sind ganz ähnlich und werden in den Feinheiten sicherlich dann noch bekannt gegeben werden, sobald es auch verfügbar ist. Die Datenbank des Vertrauens, normalerweise GSM Arena, hat hier das Honor Magic 7 RSA komplett falsch drin. Da stimmt alles hinten und vorne nicht. Von daher, ich denke, wir müssen einfach noch ein bisschen warten. Jedenfalls gibt es hier bei GSM Arena auch schon ein Hands-on von diesem Magic Magic 7 RSR, und ich hoffe, da sind dann die richtigen Daten drin. Ich überfliege das gerade mal hier. Ich glaube ja, weil der Eintrag in der Datenbank, das ist definitiv falsch, was auch die Kamera betrifft und so weiter. Also ich weiß nicht, was da das Problem ist. Aber da haben sie sich wohl ein bisschen verhaspelt. Kann natürlich schon mal passieren, bei so vielen verschiedenen Geräten, die es da gibt. Auch vom Honor Magic 7 Pro gibt es ein Review bei GSM Arena. Also auch da kann man mal reingucken. Das ist sehr, sehr interessant, schätze ich mal, insgesamt gesehen, was man dort noch an Informationen rausbekommen kann. Ja, und nicht nur Gutes gab es bei Honor, sondern auch etwas, naja, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist oder ob es einfach ein geregelter Ablauf ist. Der Honor CEO, George Zhao, ist zurückgetreten, und der Nachfolger wird jemand, der sehr lange bei Huawei in der Führungsriege war, über 20 Jahre, und das ist der Li Qian, und der wird jetzt CEO von Honor werden. Interessant, muss ich sagen. Honor hat sich ja von Huawei abgekapselt, haben sich also getrennt, und von daher, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so erwähnen sollte, jedenfalls, dass er bei Huawei eben war, weil das waren viele, die jetzt bei Honor arbeiten, die waren bei Huawei, das ist ganz klar. Aber dennoch, ja, es ist halt die Schlagzeile, ja, und ist ja auch für seine Reputation ganz gut, der weiß also, um was es geht. Mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Ehrlich gesagt, bei Honor war die ganze Zeit von der Hardware her eigentlich alles okay, keine Probleme, finde ich sehr, sehr gut, aber die Preise haben sich eben im Gegensatz zu früher massiv verteuert. Ich weiß noch, das Honor View 20 war ein Gerät, als es damals auf den Markt kam, es war wirklich richtig gut, aber auch super billig, super günstig, ja, hat richtig Laune gemacht. Jetzt sind die Geräte immer noch sehr, sehr, sehr gut, absolut top, aber auch vom Preis her extrem teuer. Ja, und mittlerweile findet man halt von vielen verschiedenen Firmen teilweise auch Angebote mit gleichen technischen Daten, aber deutlich günstiger. Ja. Und das war übrigens ja auch, wie gesagt, bei mir die Entscheidung, was das letzte Tüpfelchen auf dem i war. Ja, das Sony Xperia 1 Mark 6 ist ja schon unverschämt teuer. Ja, aber das Magic 6 damals war ja noch ein ganzes Schippe teurer. Ja. Und das war dann eben auch die Überlegung, nö, also wegen marginalen, besseren technischen Daten, so viel Geld rauszuhauen, ist was anderes. Wobei es nicht ganz so marginal war, das muss man schon sagen. Also 24 GB RAM waren es, aber waren es auch, glaube ich, schon beim Magic 6 RSA. Also das wäre schon nicht übel gewesen, ja. Aber man muss halt irgendwann auch mal sagen, okay, irgendwo ist Schluss mit der Kohle, ne, raushauen für ein Smartphone. Also das ist, ja. Ja, Kohle, ne? Also da könnte man wieder drüber reden natürlich, aber ich hoffe, dass hier der Nachfolger von George Zhao, Li Jian, jetzt vielleicht auch mal da wieder ein Auge drauf wirft, dass Honor eben auch vom Preis her wieder konkurrenzfähig wird, sage ich mal, auch in den Bereichen eben, die sie jetzt einfach vernachlässigen. Klar, jeder will irgendwie in den Premium-Bereich kommen, ne? Das ist ganz klar. Und jeder will dort sein Geschäft machen. Aber wenn man den Massenmarkt vernachlässigt, dann wird es auf Dauer eben auch Probleme geben, denn die Premium-Smartphones, da gibt's auch einen Preiskampf. Und den muss man auch im Auge behalten. Man kann sich nicht überbieten dort, sondern man muss sich unterbieten. Etwas, was momentan scheinbar ein bisschen außer Kontrolle gerät. Ja, die Geräte werden immer teurer und teurer dank Prozessoren wie eben dem Snapdragon 8 Elite. Aber da muss man eben auch nach Alternativen gucken, wie eben der schnellere MediaTek-Prozessor 9400. Und dann kann man das vielleicht auch schon wieder ein bisschen drücken im Preis. Ja. Aber wie gesagt, das sind alles so Sachen, die wird sich der neue Chief Executive Officer, CEO, eben jetzt hier durch den Kopf gehen lassen müssen und mal sehen, was daraus wird. Beim Pixel, Google Pixel 9 wird ja auch die SOS-Funktionalität über Satellit ermöglicht, aber eben nur die Notfallfunktion dieses Dienstes, leider. Das sind andere doch schon ein bisschen weiter, da kann man auch tatsächlich normale SMS und so weiter verschicken, aber hier ist es eben, ich denke auch wegen Mangel eines Vertrages mit entsprechenden Firmen, dann eben nur für eine wirkliche Notsituation gedacht. Finde ich, wie gesagt, sehr, sehr schade. Es gibt Lösungen von Motorola beispielsweise, aber auch von chinesischen Firmen, die eben auch normale Nachrichten in einem jährlichen Paket mit dabei haben. Das finde ich dann schon wesentlich besser, weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es aussieht hier in unseren Regionen. Da haben wir alle bei Notrufnummern netzfrei. Das heißt also, egal welche Karte man drin hat, es geht ein Notruf durch, wenn man die 112 ist, glaube ich, wählt, ja. Und dann geht das. Natürlich, wenn überhaupt kein Netz vorhanden ist, gar kein Netz, das kommt bei uns in einigen Wäldern vielleicht schon mal vor, aber es ist selten, ja, dann braucht man eben die Satellitenverbindung unbedingt. Aber ansonsten kann man eben auch das nutzen tatsächlich für wirklich praktische Anwendungen, ja, wenn man keinen Empfang hat, und darauf kommt es mir eigentlich eher an. Aber okay, zur Not hat man es dann eben entsprechend, und das kann man hier dann eben einstellen. In den Einstellungen gibt es das Safety and Emergency, dort Emergency SOS, das auf Einschalten, dann kriegt man eben entsprechend die Anweisung, wie man das dann machen soll. Das Handy muss dann eben ausgerichtet werden. So, man hat sogar eine Anzeige drin, und man muss den Satellit auf den Satellit quasi ausrichten, und dann kann man eben diesen Notruf absetzen oder diese Notnachricht, und dann wird es eben bearbeitet. Okay, gut, ja. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass es eben nur für echtes SOS ist. Das schränkt eben die Möglichkeiten ein. Aber ansonsten kann man sich ein kleines Gerät zusätzlich holen, ist gar nicht so teuer, zum Beispiel eben von Motorola, wie gesagt. Und dann kann man auch echte SMS-Nachrichten also verschicken. Ich glaube, sogar mit anderen Apps ist das dann möglich. Da muss man nochmal gucken. Gut, das war schon einmal das. Jetzt gehe ich nochmal zu dem Thema, genau. Xiaomi Smart Band 9 Pro. Das ist ja schon ein bisschen auf dem Markt jetzt. Aber wenn man es mal tatsächlich selbst in der Hand hat, selbst ausprobieren kann, dann lasse ich mir das natürlich nicht nehmen und gucke mir das auch ganz genau an. Und ich finde es sehr interessant. Also das Gerät gibt es momentan schon deutlich unter 100 Euro. Deutlich sogar unter 80 Euro Straßenpreis. Und das kann eigentlich ziemlich viel für das Geld. Xiaomi Smart Band 9 Pro, nicht zu verwechseln mit dem normalen Smart Band 9. Das hier ist wirklich eine interessante Geschichte, denn es sieht aus wie eine Smartwatch. Ja, ihr wird zwar als Band geführt, also als Fitnessband, aber das sieht aus wie eine richtige Smartwatch. 1,74 Zoll AMOLED-Screen, viereckiges Display, 1200 CD-Quadratmeter, das ist auch sehr viel. 60 Hertz Bildwiederholfrequenz, automatische Helligkeitsanpassung ist für so eine Klasse eigentlich klar. 2,5D Abdeckglas, naja, da bin ich nicht ganz so begeistert davon. Mal sehen, wie lange sich diese Geräte dann halten und es kaputt gehen. Ja. Aber es sieht halt optisch schon sehr, sehr schön aus. Dann gibt es verschiedene Armbänder dazu, von Leder, buh, über Silikonbänder bis hin zu Gewebebändern, magnetisch oder eben auch mechanisch gesteckt. Ist alles okay soweit? Ja, was es nicht hat, ist eben, ja, immer die Voraussetzung, ne? ECG, also EKG-Funktion oder eine AFib-Erkennung, das gibt es hier nicht. Auch wenn ein relativ guter AFE-Chip eingebaut ist, mit dem man die Herzfrequenz zumindest mal relativ genau messen kann. Aber ich habe ja schon gesagt, Herzfrequenz alleine ist prinzipiell eigentlich relativ uninteressant. Gut, für Jogger oder sowas, die eben im gewissen Bereich bleiben wollen, ist das in Ordnung. Aber ja, für Gesundheitschecks ist das nicht geeignet. Da muss schon ein EKG-Sensor her, beziehungsweise eben dann AFib-Detection Minimum. Sauerstoffgehalt im Blut kann ebenfalls gemessen werden. Ich habe es wieder mal bei einigen Anbietern gesehen, wo irgendwas drinsteht von wegen Blutdruckmessung. Das ist falsch. Warum machen das so viele Händler? Ist das Absicht? Also ich weiß nicht. Es gibt keine Blutdruckmessung natürlich bei diesem Gerät, sondern das ist nur ein Blutsauerstoffmessung. Ja, vielleicht verwechseln die das immer wieder. Ja. Das nicht, wer da die Einträge als macht, die Praktikanten oder so. Für Frauen ist dann zusätzlich noch eine Überwachung der Menstruationsdaten drin und Stressüberwachung rund um die Uhr. Man kann diese Uhr scharf schalten, dass sie quasi 24 Stunden am Tag alles genau nimmt. Das ist auch eigentlich für mich das Einzige, was zu empfehlen ist, weil wenn der alle 20 Minuten mal einen Puls messen will, dann könnt ihr das gleich vergessen. Das ist ja alles, kann man wirklich dann vergessen. Also das muss man dann schon auf ganztägige Überwachung stellen, ja, auch beim Schlaf natürlich. Und dann gehen halt bei manchen die Batteriewerte, die Akkuwerte doch ziemlich weit runter. Bei dem hält sich in Grenzen, komme ich gleich dazu. Zusätzlich hat das Teil natürlich auch GPS drin. Was heißt natürlich? Ist so natürlich ist es nicht. Aber das Teil hat drin GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS und natürlich das normale GPS. Und eine relativ gute Genauigkeit mit diesem Band möglich, was auch sehr schön ist. Offenbar ist es genauer als das Fitbit Charge 6 Band. Von der Positionsbestimmung her finde ich sehr, sehr schön. Akkulaufzeit, klar, wenn man es nicht nutzt als Smartwatch, 21 Tage. Bei AOD-Nutzung, das heißt alles angeschaltet soweit, ja, 10 Tage, bei intensiver Nutzung 8 Tage. Was das genau heißt, weiß ich nicht. Wenn ihr also joggen geht und die GPS-Funktion drin habt, dann wird es sicherlich keine 8 Tage halten, ja. Aber ich denke mal, da ist vielleicht 1, 2 Stunden GPS-Nutzung mit drin und dann hält es 8 Tage. Wenn alle Gesundheitsfunktionen, die man eben normalerweise benutzt, außerhalb vom Sport eingeschaltet ist, sind es 10 Tage. Und wenn ihr auf Akkuleistung gehen wollt, 21 Tage, weil dann sage ich mal, dann holt euch lieber eine normale Watch ohne Health-Funktion. Die geht dann unbegrenzt, wie zum Beispiel eine Casio Solar Watch oder so eine schöne eine Automatikuhr, so, ja, da komme ich auch nicht durcheinander, ne, die dann eben mit Körperbewegung quasi aufgezogen wird und da braucht ihr nichts zu machen. Ne? Die Genauigkeit ist zwar eine Katastrophe bei der letzteren, aber bei der Casio Solar ist sie natürlich super toll, alles wunderbar. Also, halte ich immer für ein bisschen problematisch. Aber 10 Tage, Leute, 10 Tage ist doch mehr als genug. Stellt euch mal vor, wenn ihr eine Apple Watch habt, müsst ihr einmal am Tag aufladen. Also das ist dann doch schon ein kleiner Unterschied, ne? Ich finde es nicht schlecht. Dann sind noch viele weitere Apps übrigens drin. Da gibt es alles Mögliche dafür. Was mich gewundert hat, wie viele Apps es dafür gibt. Ja. Interessant. Also, ihr habt hier natürlich klar das Wetter, Kompass, Kalender, Alarm, Musik, Steuerung, das ist klar, aber ihr habt zum Beispiel auch die Möglichkeit, euer Smartphone, wenn es kompatibel ist, die Kamera als Auslöser hier mit der Uhr zu nutzen. Ja, Wahnsinn. Und wie gesagt, es gibt noch so viele Apps drin und die Watchfaces natürlich, das darf man nicht unterschlagen. Man kann selbst Bilder quasi einfügen als Watchface, sogar mit Zeiger-Overlay. Finde ich richtig schön. Aber es gibt auch so viele fertige Watchfaces schon, die ihr einstellen könnt. Das macht dann richtig Spaß da, muss man schon sagen. Schöne Sache, also das Xiaomi Smart Band 9 Pro. Und ja, wie gesagt, es ist gar nicht so teuer. Marktpreis unter 80 Euro auf jeden Fall. Und gibt es in Obsidian Black, Moonlight Silver, Rosé Gold. Es gibt auch noch Spezialversionen, aber die habe ich jetzt noch nicht so gesehen. In Khaki. Und so weiter. Das wäre natürlich sehr, sehr schön für mein Xperia One Mark 6 passend dazu. Ne? Genau, ich fange jetzt schon langsam an, hier die Smartwatches passend zu meinem Handy zu nehmen. Nee, mach es mal Scherz, ne? Geht nicht. Ja. Ach so, ja, Benachrichtigungen vom Smartphone werden natürlich auch angezeigt, wenn es kompatibel ist. Alles wunderbar. Tolle Sache. Und deswegen. Wenn ihr ein günstiges Smartband sucht, das aber schon wie eine Smartwatch aussieht und zu benutzen ist, natürlich auch mit schön großem Display und keinen Wert legt auf EKG-Funktion oder AFIB-Erkennung, dann ist das Xiaomi Smartband 9 Pro wahrscheinlich eine ganz gute Entscheidung. Jo, Qualcomm hat jetzt, und da muss ich schon eine Warnung raushauen, ja, still und heimlich eine neue, günstigere Version vom Snapdragon 8 Elite veröffentlicht. Und zwar mit einem Kern weniger. Das Kuriose daran ist, in dieser Kommunikation Snapdragon 8 Elite findet man offenbar keine Bezeichnungsänderung, also nicht wie 8S oder sowas, zumindest sehe ich das in dieser Meldung hier nicht. Die zwar ist diese mehr oder minder interne Chipnummer durchaus verschieden, aber eben die Aussage sozusagen, ja, Snapdragon 8 Elite, die ist eben dann Offenbar für beide gültig, ja. Vorsicht, da muss ich schon sagen, Achtung, genau aufpassen, sonst habt ihr auf einmal einen kastrierten Snapdragon 8 Elite und das finde ich jetzt nicht ganz so gut, ja. Klar, Kosten sparen ist eine Sache, aber da muss auch klargestellt sein, das ist ein minderwertiger Chip gegenüber dem echten Snapdragon 8 Elite, der einen ganzen Kern mehr hat. Und ich, ja, klar, ich höre natürlich schon wieder und ich lese es auch schon wieder in Magazinen, in Newsmeldungen. Ah, für die täglichen Aufgaben findet man da quasi keinen Unterschied. Aber Leute, das ist doch unglaublich. Keinen Unterschied. Ja, klar, wer ein Smartphone nutzt und kein Smartphone braucht oder eben ein Smartphone mit Snapdragon 8 Elite und eben das Ding nicht ausreizt, ja, ist okay, gut, klar. Aber ich finde, das ist Etikettenschwindel. Das ist Etikettenschwindel in meiner Meinung nach. Wenn ich einen Snapdragon 8 Elite haben möchte, dann möchte ich auch einen haben. Und nicht eine abgespeckte Version, ohne dass ich das erkennen kann. Ich hoffe, da wird es noch irgendwie eine Kennzeichnung geben, ja, weil ansonsten wäre das eine unglaubliche Frechheit und man könnte kein Gerät mehr kaufen mit Snapdragon 8 Elite Prozessor guten Gewissens, denn man weiß nie, was man dann bekommt. Die kastrierte Version oder die richtige Version. Unglaublich. So, Google ist ja zusammen mit Meta, X und ja, vielen amerikanischen Firmen, die jetzt nach Trump sagen, ja, Moment, wie viel Uhr haben wir dann schon? Ja, in 20 Minuten nimmt die Katastrophe seinen Lauf und ein verurteilter Straftäter wird Präsident der USA. Okay, gut. Aber nichtsdestotrotz, viele Firmen haben jetzt halt einen Kniefall gemacht und alle wollen jetzt Meta, X und auch Google wollen jetzt hier auf Faktenchecks und Richtigstellungen verzichten. Das ist wohl ein Hauptanliegen von Trump. Ja? Das heißt, Lügen wird jetzt, sagen wir mal, gedeckt. Ja? Super. Damit ist die EU aber nicht ganz einverstanden. Und deswegen mahnt sie an X, Meta und auch Google, Leute, passt auf. Der Fakt, dass Trump sagt, Faktcheck braucht man nicht, heißt nicht, dass man es nicht in der EU braucht. So, und das finde ich eigentlich auch ganz richtig. Ich habe es heute schon mal in der Regierungswoche kurz angesprochen. Wir haben eben mal andere Gesetzgebung. Ja? Die finde ich auch besser. Ja? Das möchte ich jetzt nicht weiter erläutern, aber es ist klar, dass es Probleme geben wird. Google hat jetzt als erster das von sich gewiesen und hat gesagt, EU-Fact-Checking für Google Search und YouTube ist nicht richtig und werden sie nicht machen. Das kann harte Strafen geben, beziehungsweise große Probleme in der EU. Und das wird auch X und Meta drohen. X ist ja schon unter weiterer Beobachtung. Ja, das wird jetzt auch also nochmal verschärft wegen diesen Aussagen, dass jetzt keine Faktchecks mehr geben wird. Und jetzt eben auch diese Aussage von Google. Also, man kann dazu stehen, wie man will. Das muss dann natürlich ein EU-Gericht entscheiden. Aber ganz ehrlich, wenn eine Firma nicht bereit ist, sich den Gesetzen zu unterwerfen in den Bereichen, in denen sie Geschäfte macht, dann müssen sie diesen Markt verlassen. So einfach ist es. Ja? Und ich weiß nicht, was da in die Gefahren ist. Normalerweise ist Google ja recht zaghaft und ausgerechnet bei dem, wo sie nicht zaghaft sein bräuchte, also wo sie eigentlich hier ganz klar auf der falschen Seite stehen, wenn sie sagen, wir schaffen diesen Faktencheck ab. Gerade da gehen sie jetzt in die Vollen und teilen da gegen die EU aus. Das kann böse Konsequenzen haben. Auch Google ist in der EU unter Beobachtung und hat ja auch schon einige heftige Strafen bekommen. Also da sehe ich noch ganz große Probleme zukommen auf Google für Search und für YouTube. Ja, mal gucken, was das also noch gibt. Jedenfalls, das wird wahrscheinlich 2025 wird noch ein ganz interessantes Jahr werden hinsichtlich diesen Sachen. Gleichzeitig ist Googles Marktanteil gesunken bei der Internetsuche, aber wer jetzt hier anfängt, Jubelstürme auszubrechen, dem sei gesagt, dass jetzt Google erstmals in 10 Jahren knapp unter 90% Marktanteil ist. Also, sprich, die sind immer noch absolut, also über jede Konkurrenz haben, ja, was das betrifft. Aber immerhin jetzt das erste Mal unter der 90% Marke, wenn auch knapp. 89,99% im November und 89,73% im Dezember. Ja, so sieht es aus. Daraus jetzt irgendwas abzulesen, ist, glaube ich, falsch, denn im Markt gibt es ja auch momentan eine große Verschiebung wegen der AI-Suche. Ich sage da nur Copilot. Bing hat ja schon mal ein paar Sachen aufgeholt am Anfang, als eben Gemini noch nicht da war und Google und Microsoft mit Bing eben schon ChatGPT integriert hat und dann kam ja die Copilot-App und die ist auch sehr gut, die läuft auch und kann ganz gute Sachen machen. Ja. Auch ich werde mir sie wieder drauf machen, nachdem ich hier keine Gemini AI Premium-Funktion mehr habe, ja, und da auch hier Bilder nur noch schlecht erstellen kann. Und das ist das Einzige, was ich AI überhaupt brauche, für Bilder zu erstellen. Und dann werde ich eben Copilot wieder installieren und da dann eben mit Microsoft die Bilder machen. Also seht ihr, das ist das Problem, ist eben, dass jetzt durch die AI, ich will nicht das sagen, durch die AI-Suchmaschinen, aber durch die AI-Dienste eben Suchmaschinen leiden können, ja, weil die Leute eben jetzt gar nicht mehr über Suchmaschinen gehen. Ich finde es zwar noch ein bisschen verfrüht, wenn jetzt die Leute hier nur noch über AI-Bots ihre Infos suchen oder eben auch Webseiten versuchen, hier zu nutzen. Aber der Trend geht eben mal dahin und dann verändert sich halt auch ein bisschen was. Aber ob man das jetzt als massiver, also als richtiger Trend bezeichnen kann mit so wenig Verlusten, also wenn man da liest 89, so und so viel, da sagt man 90% fertig, ne? Also es ist Wahnsinn, was Google immer noch für einen Anteil hat. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Google einfach die beste Suche hat im Internet. Punkt aus, Ende. So, Gemini, eben schon mal angesprochen. Ja, Gemini, die wollen sich jetzt auch noch ein bisschen verbessern. Das ist auch dringend nötig, vor allem was eben News anbetrifft. Ich weiß nicht, ob AP News der beste Partner ist. Zumindest ist mal eine seriöse Newsquelle, wie seriös die in Zukunft sein wird, mit Trump als Herrscher in den USA. Weiß ich noch nicht genau, mal sehen. Aber der Ansatz ist gut, die Idee ist gut, denn somit kann zumindest von einer seriösen Presseagentur die Nachrichten vielleicht leichter eingepflegt werden und vielleicht auch ein bisschen mehr Priorität haben, weil wirklich, es ist nicht zu schön zu reden, dass manche Anfragen an Gemini und auch an alle anderen AI-Systeme die Ergebnisse teilweise katastrophal falsch sind. Ja, und das kommt eben daher, weil eben die News aus dem ganzen Internet zusammengetragen wird und man glaubt gar nicht, wie viel Müll die Leute schreiben im Internet, gewollt oder ungewollt. Man macht hier auch Fehler. Ja. Ich habe auch schon viele Fehler gemacht und das hat dann eben im Internet gestanden. Wenn sowas gescrapt wird dann von einer AI und das als bare Münze genommen wird, dann ist es eben sehr, sehr schlecht, ja. Und wenn man sich anguckt, wie viele Gerüchte mittlerweile als wahr gehalten werden, wo vollkommen der Fantasie entspricht, aber die Leute denken, es ist wahr, dann wundert es mich auch wirklich nicht, dass eine AI darauf reinfällt und dann vielleicht eben solche Falschinformationen bringt. Aber deswegen ist es gut, wenn man eine Newsagentur quasi direkt hat als Partner. Die können dann dafür sorgen, dass zumindest echte News reinkommen. Und Leute, ich will jetzt nicht diskutieren darüber, ob solche Newsagenturen echte News verbreiten oder irgendwie ein Bias haben oder sonst was, ja, also sich beeinflussen lassen. Das interessiert überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass etwas gemacht werden muss gegen den vollkommenen idiotischen Rinderwahnsinn, den digitalen, der momentan herrscht bei den Menschen, die offenbar an alles glauben wollen, außer an die Wahrheit. Wahnsinn. Gut, also gute Idee, Gemini und AP News, ja, als Partnerschaft, das kann nur besser werden dadurch. So, ich habe im Dezember war die App der Woche Tales of Angels. Diese App war auf einmal zensiert worden. Ich traute meine Augen nicht, als ich das Spiel startete, und auf einmal waren Charaktermodels weg. Ja, und ich weiß nicht, also seltsam kam mir das vor. Und dann fand ich die News auch von der Firma, die verwiesen haben auf eine Sideloading-Version. Das hat mich etwas stutzig gemacht. Dann habe ich mal weitergeguckt und siehe da, im Internet tatsächlich wurde diese App in verschiedenen Regionen der Welt zensiert. Und schlimmer noch, im deutschen App Store ist die Play Store ist diese App gar nicht mehr vorhanden. Bei Apple ist noch vorhanden, aber bei Google ist nicht mehr vorhanden. Das ist für mich absolut unverständlich. Und da frage ich mich, was in Google gefahren ist, selbst die zensierte Version runterzunehmen. Nichtsdestotrotz, es gibt die Möglichkeit beim Original, bitte ladet keine andere APKs herunter von diesem Game, bitte nicht, sonst werdet ihr vielleicht Probleme kriegen mit irgendwelchen Malware oder sonst irgendwas. Aber beim Anbieter talesofangels.com, dort findet ihr ganz unten schon auf der Hauptseite Play Store, der Link führt in Europa ins Nichts, ja, App Store oder eben dann APK-Download, ja, schwarzes Feld, APK-Download. Und wenn ihr dort dann diese App herunterlädt und in eurem Gerät installiert, da müsst ihr dann entsprechend Sideloading freigeben für die App, von der ihr das aus installiert. Das könnt ihr danach aus dieser App wieder sperren, wenn sie installiert ist, und dann ist das in Ordnung. Dann ist das in Ordnung. Wie gesagt, ich finde es unglaublich von Google. Also bei Apple ist es nach wie vor im Store enthalten, ja, Tales of Angels. Und bei Google ist es weg. Ich weiß nicht, hat es das überhaupt schon mal gegeben? Google zensiert Apps. Wobei, wo ich das jetzt Google alles in die Schuhe schiebe, es kann natürlich auch sein, dass der Anbieter gesagt hat, also uns reicht's jetzt, ja, wenn wir hier schon zensierter Schrott anbieten müssen, dann nehmen wir das auch aus dem App Store für dieses Land raus. Ja, kann auch sein, eben, dass es eben von dem Anbieter selbst gemacht wurde. Aber jedenfalls bietet der Anbieter die APK zum Download an, könnt ihr per Sideload installieren, und dann habt ihr übrigens die echte unzensierte Version von diesem Game. Das war vorher schon zensiert und das hier ist jetzt vollkommen unzensiert. Coole Sache, aber ich kann es euch nicht empfehlen, diese APK zu installieren, weil diese natürlich am Play Store vorbeigeht und was weiß der Kuckuck, was der Anbieter irgendwann dort reinmacht. Also installiert Tales of Angels nicht als APK per Sideloading von talesofangels.com. So, Mediathek hat auch noch was, und zwar der Dimensity 9400 Plus ist jetzt offiziell angekündigt für März. Und das sagt ihr, Dimensity 9400, gibt's doch noch. Ja, aber nicht den 9400 Plus, der ist nämlich nochmal einen ganzen Tacken schneller, der wird übertaktet, damit's noch mehr Geschwindigkeitszuwachs gibt. Das heißt eben hier, wird das Letzte aus dem Prozessor rausgepresst. Finde ich immer schön. Zum Vergleich, also der Dimensity 9400 hat 3,63 GHz und in dieser Plus-Version wird es 3,7 GHz erreichen, also nochmal ein kleiner Zuwachs. Und das macht sich eben in High-End-Games durchaus bemerkbar. Ja, das ist ein Rennen um die Geschwindigkeit und für manche ist es lächerlich, aber wenn ihr eben so ein Smartphone bis aufs Letzte ausreizt, dann werdet ihr das zu schätzen wissen und es fühlt sich auch dann eben besser an. Es ist nun mal so, Android ist leider so konstruiert, dass von der Oberfläche her schon alleine das dazu führen kann, dass wenn zum Beispiel nicht genug Power vorhanden ist, dass das dann anfängt etwas zu ruckeln und das stört immer mehr Leute und es ist der Wahnsinn, wenn man mal überlegt, die iPhones, ja, die haben einen extrem schnellen Prozessor mit drin, um genau sowas zu verhindern. Das sagt dir auch niemand, ja, aber ich brauche keinen so extrem schnellen Prozessor, ne? Das, den brauche ich ja gar nicht. Ja, den hat man einfach. Die Tatsache, dass man eben bei Android die Wahl hat, ob man eben ein langsames Gerät und ein schnelles Gerät bringen kann, bringt eben auch dieses falsche Denken, dass man sagt, na, ich brauche das nicht. Doch jeder braucht das schnellste Gerät, das auf dem Markt ist. Ganz einfach, das ist meine Devise, denn irgendwann wird es Probleme geben. Und auch für die Langlebigkeit von so einem Smartphone ist es immer besser. Guckt danach, ja, der 9400 ist schnell, der 9400 Plus ist schneller und damit wärt ihr dann eben auch auf der sicheren Seite. Ihr kennt ja schon meine Vorliebe für solche High-Tech-Specs, ne? Ist halt so, so bin ich groß geworden und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und da spreche ich halt auch aus Erfahrung, ja, über die ganzen Jahre Computer und Smartphones und Tablets und ja, sogar bei den TV-Geräten fängt es an. Also bei meinem letzten TV-Gerät von Sony habe ich noch nicht darauf geachtet, wie die technischen Daten dort sind. Das habe ich bereut, denn die Benutzung ist manchmal so langsam, dass ich richtig warten muss, sekundenlang warten muss, bis etwas passiert auf dem Screen. Der RAM-Speicher ist auch viel zu gering. Ich muss Apps deinstallieren, um eine andere Streaming-App zu installieren, wenn ich da gerade was gucken möchte. Also viel zu wenig Speicher, nicht erweiterbar. Also das nächste Mal werde ich gucken, dass das Gerät ordentlich Speicher hat, ja, richtig viel. Möglicherweise auch noch erweiterbar ist und auch einen schnellen Prozessor drin hat. Ja, heutzutage muss man sogar schon auf den Fernseher achten, dass das Teil schnell und performant ist. Noch kurz zu Sachen Subventionen in China. Wenn man das hört, denkt man, oh ja, das sind die Bösen, ne, die Elektroautos subventionieren, um denen die Weltmärkte kaputt zu machen mit billigen Elektroautos aus China. Ja, mal abgesehen davon, dass ich noch keine billigen Elektroautos aus China gesehen habe hier. Ja, wo sind die denn? Hätte ich gerne. Gibt's nicht. Wir müssen immer noch 10.000, 15.000 Euro mehr zahlen als in China. Scheiße. Entschuldigung. ja, so ist es nun mal. Und diese Subvention, die ich jetzt meine, ist was ganz anderes. Das muss man sich schon mal vorstellen. Die Amerikaner jammern ja, vor allem die Amerikaner jammern ja wegen der Subventionierung eben von Autos und so weiter. Und jetzt macht China etwas, die subventionieren für Menschen, also für die Menschen, für die Chinesen, den Kauf von digitalen Produkten. Unter anderem auch Smartphones. Und somit kommt das zustande, dass es eben übrigens nicht nur für chinesische Produkte gilt. Das wäre so der American Way, ja. Also alle amerikanischen Produkte, ja, werden jetzt günstiger für Amerikaner, yay. Nein, sondern die sagen, alles wird günstiger, so, ne. Wir kriegen also hier Subventionen. Und zwar sind es nicht viel, aber immerhin $68, ja, genau, $68 umgerechnet. Und so könnte es dann sein, dass jemand ein iPhone 16 Plus kauft und statt 956 Dollar, ja, jetzt 820 Dollar bezahlt, weil es eben gesenkt wurde und dann eben nochmal die 68 Dollar abgezogen bekommt von diesem Gerät. Interessant, oder? Also das heißt, man kann dort richtig was einsparen. Das iPhone 16 gibt es zum Beispiel von JD.com, ja, für 683, jetzt kostet 615 Euro. Ist zwar nicht so viel, aber stellt euch das mal vor, jetzt subventioniert China amerikanische iPhones. Ich weiß eigentlich gar nicht, was man noch mehr will. Ja, also das wär doch richtig gut. Stellt euch mal vor, jetzt würde bei uns eine staatliche Subventionierung geben von digitalen Produkten. Also jeder, der jetzt ein Smartphone kauft, kriegt vom Staat 68 Euro geschenkt. Wahnsinn. Also das ist ja irre. Wahnsinn. Was soll das übrigens bewirken? Warum machen die das? Ja, aus Spaß, aus Menschenliebe? Nein, sondern damit soll die Wirtschaft angekurbelt werden. Der Konsumerbereich soll hier angekurbelt werden, damit die Leute mehr kaufen. Und das kann natürlich funktionieren. Wenn man sowas eben holt, klar, die 68 Dollar sind erstmal verloren, ja, aber oftmals wird eben durch zum Beispiel durch Kauf eines Smartphones, holt man sich zum Beispiel noch eine Tasche dazu oder ein Display-Schutzfolie oder ähnliches, ja, Zubehörkram halt, und so weiter und so weiter. Und das hilft einiges. Außerdem wird auch an sich der Konsum dann angekurbelt, was auch gut ist. Ich finde das eine absolut irre Sache und dass ausgerechnet China jetzt amerikanische Produkte im eigenen Land subventioniert, ich weiß nicht, das ist eigentlich schon ein Tiefschlag Richtung USA unter dem Motto, was, wir subventionieren, damit es euch schlecht geht? Wir subventionieren, damit ihr mehr iPhones verkauft. Richtig interessant, muss ich sagen. Alright, dann sind wir der App der Woche. Die wird für Kontroversen sorgen, ja, ich weiß. Wenn euch schon beim Thema elektronische Patientenakten der Schweiß von der Stirn tropft, dann wird diese App definitiv nichts für euch sein. Es geht um Doktolib. Eine App, die fantastisch einfach macht, bei Ärzten, die an Doktolib, und das sind sehr viele, angeschlossen sind, einen Termin zu bekommen. Also ich habe Erfahrung mit der App gemacht. Ich muss sagen, ich war noch nie so zufrieden mit einer Terminvergabe wie mit dieser App. Das ist absolut irre gewesen. Also man installiert die App, sucht dann nach einem Arzt, beziehungsweise hier was anders. Der Arzt hatte schon einen Link zu Doktolib drauf auf der Webseite. Das habe ich dann angeklickt und habe mir dann die App heruntergeladen, um einen Termin zu bekommen. Nachdem ich übrigens erstmal natürlich Standard probiert habe, ich rufe da jetzt mal an, was soll ich denn da jetzt eine App installieren? Ich will einen Termin und ich rufe da jetzt mal an. So, einmal angerufen, Besetzzeichen, einmal angerufen, Besetzzeichen, einmal angerufen, Besetzzeichen und dann angerufen und Dauerrufzeichen. Obwohl die Öffnungszeiten eingehalten waren. Also keine Chance, irgendwie durchzukommen dort telefonisch. Okay, also dann frustriert die App installiert, ja, aufgerufen. Ich traute meinen Augen nicht. Ja. Ich konnte den Termin frei wählen. Es war ein Termin bei Ärzten, die normalerweise sehr wenig Termine frei haben in diesem Bereich, ja. Schon einen Tag später einen Termin, aber ich habe da mal weitergeguckt, das war jetzt nicht so gut, ja, wäre jetzt zu spät abends und so, ne, das ist mir zu früh morgens der nächste Tag und da habe ich einen Luxus gehabt, den gibt's nun mal gar nicht, ne? Normalerweise muss man nehmen, was kommt, ne? Hier konnte ich mir das dann auf einmal auswählen, denn ich habe die Termine für die nächsten Wochen komplett gesehen in der Übersicht, die frei waren. Also einen ausgewählt, Klick, Termin gemacht, Termin wurde bestätigt. Ich musste nur eintragen, für was, ne? Was auf der Überweisung steht, zack, okay, wupp, Termin gemacht, eingetragen. Einmal auf Knopf gedrückt, in Google Kalender eintragen, ist ein Google Kalender eingetragen worden, automatisch. Ich habe Erinnerungsmails bekommen, einen Tag vorher, dann am gleichen Tag nochmal die Benachrichtigung über Google Kalender ist auch ebenfalls perfekt gekommen. Wunderbar, alles hat super gut geklappt, ohne irgendwelchen Stress zu haben. Anklicken den Termin und fertig. Irre, wie genial ist das denn? Ja. Also ich werde in Zukunft bei jedem Arzt, der Doktolib benutzt, nur noch über Doktolib Termine machen, weil das ist so schlimm, irgendwo einen Termin zu bekommen. Das ist wirklich übel. Von anderen Sachen, die habe ich noch gar nicht ausprobiert, was dort möglich ist. Zum Beispiel eine Videosprechstunde, einen Arzt über Videosprechstunde zu konsultieren. Auch das ist eine interessante Geschichte. Wenn ich irgendwie mal wieder eine Erkältung habe oder so, werde ich das mal in Anspruch nehmen. Das finde ich absolut, absolut richtig genial. Das fühlt sich für mich an, als ob das eben die Terminvergabe und überhaupt die Interaktion zu dem Arzt der Zukunft ist. Videosprechstunde, elektronische Terminvergabe, ich kann meine Termine aussuchen, ich sehe, welche Termine frei sind, klicke drauf und dann habe ich den Termin und fertig. Ja. Absoluter Wahnsinn. Übrigens, ihr werdet es nicht glauben, der Termin, den ich bekommen habe, war samstags. Und wenn ihr jetzt, wenn welcher Arzt dann samstags auf? Ja. Offiziell, egal wo ihr geguckt habt, auf der Webseite, auf Google Maps, überall hat bei dem Arzt drin gestanden Montag bis Freitag Sprechstunde. Nur bei Doktolib war samstags ein Termin. Soll ich euch was sagen? Der hatte tatsächlich samstags Termine. Vergeben über Doktolib, Seiteneingang rein und zack. Ich find's einfach super genial. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, ja. Aber es ist Wahnsinn. Also deswegen gefällt mir Dr. Lieb sehr gut. Kritik an Dr. Lieb gibt's auch. Nämlich datenschutzmäßig. Man hat jedem, also die Kritik, die ich gelesen habe, war aus dem Jahr 2021, 22, glaube ich, genau. Oder 2019 war es sogar, glaube ich. Ich glaube, 2019 war das. Ja. Bin mir nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall, es war schon jahrelang her. Da gab es eben eine große Diskussion darüber, weil eben sehr viele Patientendaten bei Doktolib landen, um eben verschiedene Dienste anzubieten. Manche Ärzte haben da auch Bedenken. Und deswegen gab es da so eine Diskussion, was da in der Zwischenzeit eben mit dem mit dem Datenschutz passiert ist, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall hat Dr. Lieb jede Menge, sage ich mal, Zertifizierungen von verschiedenen Stellen. Von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass das so auch untersucht wurde oder zumindest mal auf dem Radar ist. Wie gesagt, das hat ein großes Medienecho auch in Mainstream-Medien hervorgerufen. Und von daher denke ich, dass die App immer noch gibt, dass das alles soweit okay ist. Man hat, ja, ich, da gibt es Trusted Certificates von TÜV IT, geprüfter Datenschutz TÜV Saarland, ja, und auch was weiß ich hier alles noch, BSI nach ISO-Norm zertifiziert und bla bla bla bla bla. Aber auf jeden Fall, ich denke, das ist ganz okay. Gibt es für Android im Play Store und für iOS im App Store. Und ich muss sagen, ich habe noch nie ein besseres Ärztetool gefunden als Dr. Lib. Ich hoffe, dass mehr Ärzte da mitmachen. Und trotz der Diskussion, die Diskussion ist auch richtig und wichtig, ja, das hilft auch, dass eben hier diese Firmen auch sich da Gedanken drüber machen und eben nur das nehmen, was wirklich gesetzlich erlaubt ist. Dr. Lieb wird hier bestimmt sehr, sehr stark drauf achten, dass hier keine Probleme auftauchen. Und weil die jetzt auch natürlich kontrolliert werden, dahingehend, ob eben diese Datenschutzverordnungen auch eingehalten werden. Und ich muss sagen, von der App her selbst gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Die ist einfach, die ist quasi selbsterklärend. Und man kriegt hier sehr viele Termine, die er sonst offenbar nicht bekommen hat. Es gilt für gesetzlich und für Privatversicherte. Es gibt sogar Teile in Kliniken, da könnt ihr ausschließlich nur über Dr. Lieb einen Termin bekommen. Das war sogar mal ein Ausgangspunkt für einen regen Briefwechsel. Das habe ich da in dieser Recherche gelesen, ja. Und letztendlich war das Klinikum Mannheim, glaube ich, war das genau, hat da gesagt, also sie bleiben dabei, es gibt nur über Dr. Lieb die Möglichkeit, dort einen Termin zu machen. Das wird aus organisatorischen Gründen eben vorgeschrieben. Fertig. Also das heißt, ich möchte das nicht gutheißen. Ja, ich finde, man sollte immer auch noch andere Möglichkeiten haben. Gutes altes Telefon beispielsweise. Aber ich kann natürlich verstehen, das macht wesentlich weniger Arbeit und hilft sowohl den Ärzten als auch den Patienten, Termine richtig zu machen. Übrigens, wenn ihr mal einen Termin nicht wahrnehmen könnt, könnt ihr das ebenfalls über Dr. Lieb wieder canceln. Fertig. Und ich finde, das ist einfach eine wirkliche Erleichterung für alle. Dr. Lieb im Play Store kostenlos zum Download App der Woche. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es waren auch jetzt wieder ein paar interessante Themen dabei und ihr hattet Spaß bei den Themen. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcasts und bitte Hashtag TheNetcast nicht vergessen, damit die Posts zugeordnet werden können. Oder ihr geht auf die YouTube-Community, dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Alles wird gleich gelesen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!